Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Die Bombe kam vom Weihnachtsmann. Kriminalhörspiel von Lilian Westphal nach einem Roman von Jack Pearl. Also, wieder die Splinters. Anzunehmen. Der Kontrolleur hat einen kräftigen Neger mit einer braunen Tragtasche reingehen sehen. Eine Viertelstunde vor der Explosion der Bombe. Raus kam er nicht. Er muss hinten über die Bühne weggegangen sein. Und Sie sind sicher, dass es dieselbe Gruppe ist? Na, ziemlich. Immer dasselbe Schema. Immer Gebäude, die feiertags geschlossen sind. Ja, das Strand-Kino gestern hatte allerdings auf, aber nur ausnahmsweise, weil sie ab morgen umbauen wollten. Wahrscheinlich wusste die Gruppe das nicht. Alles Feiertagsbomben. Sie kennen ja den Slogan des Splinters. Solange die Schwarzen den Weißen nicht 100% gleichgestellt sind, haben sie keinen Grund, mit den Whiteys zu feiern und werden in die Festtage versalzt. Aber diesmal hat es Verletzte gegeben. Wenn einer stirbt, wird uns die Presse die Hölle heiß machen. Der kleine Junge, dem es beinahe die Hand weggerissen hat. Eine bodenlose Schweinerei. Diese schwarzen Schweine sollte man... Zum Teufel noch mal kann man nicht die ganze verdammte Bande festnehmen. Mordversuch. Und dann? Wir haben keine Beweise in Händen. Ihre Anwälte holen sie raus, noch ehe wir sie richtig drin haben. Also, Tom und Lou, Sie beide bearbeiten den Fall. Ja. Sie, Tom, als Spezialist mit Ihrem Bombenkommando und Sie, du, mit Ihrer Criminal Investigation Abteilung. Ja. Vielleicht schaffen wir es mit Teamwork. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass wir verdammt unter Druck sind. Mir sitzt der Commissioner im Nacken, den tritt's der Bürgermeister und der wiederum hat ganz New York auf dem Hals, wenn wir nicht bald Resultate zeigen. Ja, was glauben Sie denn, Chef? Dass wir die ganze Zeit faul auf unserem Hintern gesessen haben? Menschenskind, es sind nur noch 3 Wochen bis Weihnachten. Dafür werden die schwarzen Gangster bestimmt ein Mordsding planen. Das muss verhindert werden. Und wenn jeder einzelne Cop in Manhattan von Heiligabend bis zum 1. Januar rund um die Uhr Wache schieben muss. Sagen Sie das mal den Gewerkschaften. Also, meine Herren, die Sache muss vor Weihnachten erledigt werden. Captain Bender, Chief Inspector Engels ist hier. Oh Gott. Ja, danke für die Warnung. Was haben Sie zu berichten, Captain? Heute Nachmittag bin ich zu einer Besprechung beim Bürgermeister. Der Commissioner kommt auch. In 2 Tagen ist Heiligabend, Captain. Ich weiß es, Inspektor. Aber wir sind noch nicht weitergekommen. Seit der Bombe im Strand-Kino rotiert die ganze Spezialabteilung. Sämtliche militanten Schwarzen sind rund um die Uhr unter Bewachung. Nichts, tut mir leid. Mir auch. Darauf können Sie sich verlassen. Hoffentlich wird die Bewachung wenigstens abschrecken. Ja, nicht nachlassen. In Ordnung, Chef. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn was ist. Ich werde ab morgen selber im Streifenwagen rumkreuzen. Geben Sie Acht auf sich, Tom. Sie sind unser bester Entschärfungsexperte. Also dann, frohes Fest. Vielen Dank. Ja? Captain Canelli möchte Sie sprechen. Mhm. Er hat jemand bei sich. Wen? Einen Schwarzen. Ein grässlicher Typ. Veilchenblaue Hosen, grüne Socken, gleichfarbiger Pulli, rotes Samtjackett und hohe Absätze. Was? Ein Zuhälter. Captain Canelli hat ihn in einer Bar verhaftet, wie er einen Polizeibeamten in Zivil aufgefordert hat, seinem Ensemble beizutreten. Donnerwetter, Sie sind ja ganz schön versiert. In dem Job? Nichts Menschliches ist okay, hier. Lassen Sie das Menschliche rein. Hey, Jungs, was soll denn das? Lass mich doch reden. Tag, Tom. Tag. Darf ich dir Mr. Bo Brummel McKinley vorstellen? Ja, wartet nur, bis mein Anwalt euch fertig macht, ihr Pixel. Relaxen Sie, Bo. Sie sollen sich nur ein bisschen mit Captain Ben und mir unterhalten. Ja, was hat denn der dabei zu tun? Ich kann ja schließlich lesen, das ist die Bombenabteilung. Ganz richtig, Bo. Mann, für Sie immer noch Mr. McKinley. Okay, Mr. McKinley. An Ihrem Job treffen Sie doch eine Menge Leute. Und da erfahren Sie auch allerhand. Ach, ich erfahre überhaupt nichts. Ach, Mrs. Spencer, im Moment brauchen wir Sie nicht mehr. Ist gut, Captain. Und machen Sie die Tür zu, bitte. Jawohl. Also, Mr. McKinley... Was sagt ihr denn, wie die Trottel? Sam Darby, Special Investigation, praktisch unser bester Mann. Ich werd verrückt. Also auf Sie bin ich wirklich reingefallen, Sam. Respekt. Freut mich, Captain. Warum habt ihr denn Sams Identität sogar in meinem Vorzimmer noch verborgen gehalten, Lou? Top Secret, Tom. Ah, Sam ist so wichtig, dass ich kein Risiko eingehen will. Er ist unser Mann bei den Splinters. Hallo. Ja, also was haben Sie für uns, Sam? Eine Bombennachricht im wahrsten Sinne des Wortes. Tja, vom 24. zum 25. Dezember nachts soll Macy's Warenhaus drankommen. Macy's? Wann und wie genau habe ich leider noch nicht rausfinden können. Miller hat ausgezeichnete Leute um sich, die eisern dicht halten. Das ist reine Glückssache, dass ich was erfahren habe. Miller mag mich übrigens ganz gut leiden. Sie kennen ihn persönlich? Ja, der intelligenteste Gegner, mit dem ich je zu tun hatte. Studierter Politologe und Revolutionär la Che Guevara. Idealist, daher doppelt gefährlich. Bender hat ihn schon mehrmals vernommen im Zusammenhang mit den Feiertagsattentaten. Ja, aber es ist ihm nie etwas nachzuweisen gewesen. Und Vorstrafen hat er auch keine. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Durch eins meiner Mädchen. Was? Ja, er hatte sich in sie verliebt und ich habe sie aus meinem Stall entlassen, damit er sie zu sich nehmen konnte. Ja, was denn? Sie wollen doch nicht etwas sagen. Doch, Captain. Die Tarnung muss schon perfekt sein. Die Burschen sind zu clever. Ich habe wirklich 5 Pferdchen laufen. Allerdings nicht selber angeheuert, das hat die Sitte übernommen. Also was ein Bulle nicht alles aufs Gewissen nehmen muss. Ein reiches Wirkungsfeld. Ja, stimmt. Jedenfalls ist Miller echt verschossen in das Mädchen. Sissy Davis heißt sie. Ja, Sam, kennen Sie seine Unterführer? Charlie Brown und Lee Heath? Ja. Ja, ganz gut. Charlie ist der mit Grips, wird für Aufgaben eingesetzt, die Fantasie brauchen. Ich glaube, auch zum Bombenlegen. Heath ist der Muskelmann, wird als Angstmacher benutzt. Wissen Sie das von Miller selbst, dass die nächste Bombe bei Macy's gelegt werden soll? No, Sir, der redet nie von sowas. Sissy hat mal ganz nebenbei davon gesprochen. Ich konnte nicht gut nachbohren. Außerdem weiß sie bestimmt nichts Näheres. Sie hat das wahrscheinlich nur so aufgeschnappt. Normalerweise wissen nur Miller und der Typ, der die Bombe legt, die Einzelheiten, bis der Job gelaufen ist. So kann keiner die Klappe aufmachen. Die Schweine sind organisiert. Tja, dann. Gut, Sam. Und wenn Sie noch was Genaueres hören. Damit rechne ich eigentlich nicht. Lasst ihr mich nur gehen, ihr Picks, oder muss ich doch weiter? Komm. Aber lassen Sie mich nicht drauf kommen, dass Sie doch was wissen über die Miller-Gang. Dann haben Sie zum letzten Mal den Unschuldsengel gespielt. Ach, Sie machen mir vielleicht Spaß. Friedman, kommen Sie rein. Ja, Captain. Also Friedman. Ja. Wir wissen jetzt, dass am Weihnachtstag bei Macy's eine Bombe hochgehen soll. Bei Macy's? Ja. Ja, dann müssen Sie sie morgen noch während der Geschäftszeit dort verstecken. Richtig, und zwar eine Zeitbombe. Für den Mann, der sie bei sich hat, eine Kleinigkeit, sich in der Menschenmenge zu verlieren. Irgendwo in dem Riesengebäude kann er das Paket unauffällig loswerden. Stimmt. Und wenn Sie wieder einen billigen Wecker nehmen wie bei den früheren, dann haben Sie für den Zeitzünder eine Spanne von maximal 12 Stunden. Also legen Sie die Bombe wahrscheinlich erst am frühen Nachmittag. Wir verteilen in jedem Stockwerk Beamte in Zivil. Mhm. Ich werde selber dort sein. Gut. Aber Sie haben morgen Ihren einzigen freien Tag seit 3 Wochen. Ja, das nützt ja nichts. Das geht vor. Morgen 14.30 Uhr werden wir unser Baby armieren. Zeitzünder einstellen und hübsch einpacken. Mhm. Dann kannst du sofort damit losmarschieren, Charlie. Circa 15.15 bist du im Warenhaus. Sissy hat gestern bei Macy's einen Tragsack besorgt. Morgen werden Tausende davon rumgeschleppt werden. Du wirst überhaupt nicht auffallen. Schön, Randy. Noch was. Die Sache an Thanksgiving. So etwas kommt nicht mehr vor. Ach, es war ja nur ausnahmsweise auf. Das hatte ich nicht gewusst. Und es war sehr schwach besetzt. Ganz egal, es sind Kinder verletzt worden. Herrje, Randy. Man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerschlagen. Wir sind im Krieg. Sagst du doch immer. Ja, aber nicht gegen Kinder. Mensch. Erzähl mir nicht, dass die Weißen auf solche Überlegungen scheißen. Klar tun sie das. Aber man sollte nicht auf das Niveau seines Feindes runtersinken. Es geht darum, zu gewinnen. Das werden wir, keine Angst. Und eines Tages werden wir mit den Weißen auf gleich und gleich zusammenleben. Mit unseren lieben weißen Brüdern. Du nicht und ich nicht. Aber unsere Kinder vielleicht. Und darum sind die Kinder wichtig. Die werden mal gebraucht werden, damit sie das in Ordnung bringen, was unsere Generation und die vorigen vermurkst haben. Dein Wort in Gottes Gehör. Weiter im Text, Charlie. Im Warenhaus nimmst du den Lift? Dann kann das sein. Keine Ahnung. Sissi, erwartest du Besuch? Ich nicht, Conny. Frag, wer da ist, und dann sag ich, sei nicht zu Hause und du seist am Kopf waschen. Ist in Ordnung. Bin ich schon wieder der Blöde? Ach, glaube ich nicht. Wer ist denn da, Daniel? Oh, McKinley. Ich muss Randy sprechen, das ist wichtig. Ja. Es ist Bo, es ist was Wichtiges, sagt er. Lass ihn raufkommen. Ich weiß nicht, was du an dem arschkriecherischen kleinen Schmutzfink findest. Er ist ganz nützlich. Außerdem finde ich ihn amüsant. Bring die Bombe ins Schlafzimmer mitsamt dem Einwickelpapier. Schnucklig. Lauter Teddybären mit roten Santa-Claus-Mäntelchen. Passend für unser Weihnachtsgeschenk. Tag, Randy. Mann, Du hast dich ja wieder eine tolle Schale geworfen. Das Geschäft blüht, was? Naja, es geht. Ein bisschen Ärger. Heute Morgen haben mich die Bullen festgenommen. Wieso? Drogenverdacht? Nein, nein, die wollten was über dich wissen, Randy. Na nun, warum interessiert sich denn die Polizei für mich? Na, ich glaube, sie wollen dir und deinen Boys die Geschichte mit den Feiertagsbomben machen. Ach du liebe Güte, warum geben sie es nicht endlich auf? Wird allmählich langweilig. Wer war es denn? Na, Bender, der Chef des Bombenkommandos. Kenn ich. Ja, und Captain Canelli. Also, die haben mir ein Loch in den Bauch gefragt, nein, was du an Thanksgiving gemacht hättest. Du und Charlie und Lee und die anderen. Ja, was die das angeht, ne? Ja, ich hab natürlich den dämlichen Nigger markiert. Von mir kriegen die nichts raus, du. Übrigens, die wissen, dass du durch mich an Sissy rangekommen bist. Na und? Die sollen sich doch freuen, dass eine weniger auf den Strich geht. Entschuldigung, ich habe noch was in der Küche zu tun. Sissy, mix uns doch zwei Whisky sauer, dir und mir. Ja, ist gut. Sonst noch was? Oh nein, ich glaube, das war's. Nett von dir, dass du gleich gekommen bist. Ja, dann werde ich mal wieder abschieben. Hab eine neue Puppe zu instruieren. Klasse wieder von der Konkurrenz, hä? Hey Mann, das würde ich doch nie tun. MX3487517, ne? Hier ist Nick. Die Cops haben heute Morgen McKinley geschnappt und ihn über eine Stunde lang in die Zange genommen. Ach so. Hat aber nichts rausgekriegt. Danke für die Information. Hm. Er war schon hier. Aber alles gehört, Randy. Übrigens, es stimmt, die Polizei hat Bo über eine Stunde lang vernommen. Wir werden eine flexible Strategie entwickeln. Sissy? Ja, Honey? Setz dich zu uns, ich habe einen Job für dich. Oh, was für einen? Santa Claus wird morgen zwei Geschenke für Macy's dabei haben. Was? Eins wirst du bringen, das andere Sissy. Soll das sein? Denn? Ich habe das dumme Gefühl, als ob man dich morgen beschatten würde, Charlie. Ach, und das ist bestens. Denn das Paket, das du mit dir rumträgst, wird völlig legal sein. Du machst dich verdächtig, lässt dich meinetwegen auch verhaften. In der Zwischenzeit interessiert sich kein Mensch für unser kleines Mädchen hier. Sie wird diesmal die Bombe hinterlegen. Was? Was, ich renn? Ja. Du führst Charlies ursprünglichen Plan durch, nur in der Damenabteilung. Du fährst also in die Konfektion, probierst ein paar Kleider und versteckst das Paket unter der Sitzbank oder in einer der kleinen Abstellkabinen. Meine Güte. Randy! Californian Airlines, Buchungsbüro, guten Tag. Ach ja, bitte. Ich möchte meine Ticketreservierung bestätigen. Heute Abend, 24. Dezember, die 18 Uhr Maschine nach Los Angeles. Mrs. Donald Evans mit einem Kind. Mein Mann hat vor zwei Wochen angerufen. Ja, das ist der Flug 21. Moment mal bitte. Mami, wann sind wir in Los Angeles? Psst. Tut mir leid, Mrs. Evans. Also da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Wir haben keine Reservation durchbekommen. Ach du lieber Himmel. Der Flug ist total ausgebucht, Mrs. Evans. Ja, dann irgendeinen anderen Flug heute Abend. Oh, das tut mir schrecklich leid, aber Heiligabend und erster Weihnachtstag, da ist alles besetzt. Ich reserviere Ihnen auf alle Fälle Tickets für übermorgen früh. Oh Gott, mein Mann erwartet uns in Los Angeles und wir sitzen in der leeren Wohnung. Die Möbelpacker haben eben die letzten Sachen rausgeholt. Wir ziehen um. Unangenehm. Sie müssten dann halt zwei Nächte ins Hotel. Was für grässliche Weihnachten. Mein Mann mit den Geschenken und dem Christbaum in Los Angeles und wir hier ohne alles. Wissen Sie was? Nehmen Sie doch die Kinder mit zu Macy's. Dort ist heute große Santa-Claus-Bescherung und dann kommen Sie auf andere Gedanken. Danke, Miss, für den Tipp. Bitte, bitte. Und alles Gute. Wann fliegen wir jetzt, Mami? Ach, Donny. Leider erst übermorgen. Oh. Entschuldigung, Miss Evans. Aber ich habe da gerade gehört, dass Sie am Telefon geredet haben. Wissen Sie was? Ich bringe die Matratzen wieder rein und zwei Stühle. Da können Sie doch hier schlafen. Ui, fein, dann übernachten wir hier. Auf dem Boden schlafen, das ist fast so schön wie Zelt. Ja. Tja, wenn das geht. Ja, klar. Hotel wäre wirklich sehr teuer. Na klar, Mann, geht das. Danke vielmals. So ein netter Kerl. Aber wenn Santa Claus uns nicht findet, wenn er denkt, hier wohnt keiner mehr, dann sucht er uns in Kalifornien und dort sind wir auch nicht. Aber weißt du was? Heute Nachmittag ist Santa Claus bei Macy's und verteilt den Kindern Geschenke. Da gehen wir hin und sagen ihm, dass er die Geschenke ruhig schon nach Kalifornien schicken möchte. Toll, das sind Weihnachten auf abenteuerlich. Schau mal, Mami, wie man durch die leeren Zimmer schlittern kann. Wie mit Rollschuhen. Yui! Donny, hast du dir wehgetan? Ach, woher? Du darfst nicht so wild rumrennen mit deiner Beinschiene. Gut, dass Santa Claus keine Kinderlähmung gehabt hat. Sonst könnte er schlecht durch den Kamin rutschen, wenn er die Geschenke bringt. Ah. Na, was ist? Lieutenant Braun ist in der Herrenabteilung, eben mit dem Lift aus dem 10. Stock gekommen. Hat er immer noch das Paket bei sich? Bis jetzt ja. Jetzt ist er mit einem Anzug in die Anprobierkabine gegangen. Mhm. Dort, rechts, die zweite. Da kommt er ja schon wieder. Er kann doch nicht in so kurzer Zeit einen Anzug. Er hat das Paket nicht mehr. Gehen Sie ihm nach. Jawohl. Ich suche den Tragsack. Muss er doch irgendwo sein. Unterm Stuhl. Er hat den Anzug wieder hingehängt und schaut sich die anderen an. Sehen Sie? Dort, bei den 90er Nummern. Eine Rutzpe hat der Schweinehund nicht zu glauben. Hallo, Sie haben was vergessen, mein Junge. Ach, reden Sie mit mir, Mann. Ja, das gehört doch Ihnen, oder? Was? Na, der Tragsack hier. Geben Sie ihn her. Ich habe ihn in der Umkleidekabine stehen lassen, weil ich einen anderen Anzug anprobieren wollte. Geht Sie das vielleicht was an? Lieutenant Friedman, Criminal Investigation hier, meine Marke. Würden Sie mir bitte folgen? Wieso denn? Ich denke nicht dran. Ich habe nichts getan. Es wird nicht lange dauern. Ich möchte nur sehen, was Sie da in dem Tragsack haben. Oh, verdammt noch mal. Das ist eine 2-Liter-Flasche Whisky für meinen alten Weihnachtsgeschenk. Sie haben kein Recht, mich anzuhalten. Was in dem Tragsack ist, ist mein Eigentum und geht keinem was an. Reine Routine-Sache. Die Flasche wird wieder genauso eingewickelt werden, wie sie war. Falls es sich um eine Flasche handelt. Routine. Meine Fresse. Hunderte von Leuten laufen hier mit Tragsäcken rum. Die filzen Sie ja auch nicht, oder? Lassen Sie das Theater, Braun. Wir wissen, wer Sie sind und was Sie tun. Also, wollen Sie ein braver Junge sein und mitkommen? Einen Dreck wirst du, Judenbulle! Braun, bleiben Sie stehen! An alle, Braun zwischen 7. und 8. Stock läuft auf Haupttreppe zum 8. Stock hinauf. Vorsicht, wahrscheinlich bewaffnet. Da hinten ist er rum! Vorsicht, er ist bewaffnet! Sperrt die Treppen ab! Ah, jetzt kommen die unseren von oben und sperren die Treppe. Er kann nicht mehr durch. Revolver in sich an! Braun, bleiben Sie stehen. Das ist doch zwecklos. Scheißbolle! Jüdisches Schwein! Filz deine eigenen Kumpels und nimm ihnen die Schmiergelder ab, mit denen sie sich bestechen lassen! Keine Bewegung, Braun! Stellen Sie die Tasche ab, oder Sie sind ein toter Mann! Ah, was ist denn los, Bulle? Schiss vor dem bösen kleinen Bümpchen, das ich hier drin habe, hä? Pass auf, ich nehm's raus und werf's dir zu! Nicht! Leg es sofort auf den Boden, du verrückte Schwein! Du wolltest dir das Paket doch ansehen! Na los, fang's auf, Bulle! Verflucht! Was ist denn los? Was ist denn? Zum Teufel, Mann, wieso hast du denn geschossen? Ist doch gar kein... Oh Gott. Lieutenant. Was ist? In dem Paket, da läuft was aus, das... Das riecht wie Bourbon. Bourbon. Eine Flasche Whisky für seinen alten Braun. Braun, warum haben sie denn um Gottes Willen? Jetzt fühlst du dich beschissen, Mann. Warum hast du sie nicht im 3. Stock bei den Damenkleidern in der Umkleidekabine abgelegt? Wie ich gerade im 3. Stock von der Rolltreppe runter bin, zur Damenabteilung gehe, da ruft einer mir nach. Hey, Lady, warten Sie mal. Ich drehe mich um und... Mensch, Randy, da ist es ein Cop. So richtig bullig und gemein sah er aus. Er drängelt sich durch die Leute mir nach. Ich krieg's mit der Angst und denke, er will mich kontrollieren. Da hau ich ab und dann ein paar Mantelständern durch und komm zu einer Wand mit so großen Fahrstühlen. So Warenaufzüge, weißt du? Ja, weiter. Einer steht da und geht gerade langsam zu. Da drück ich mich noch rein. Jetzt ging der Lift aber so langsam. Ja. Und ich dachte, wenn der Bulle mich gesehen hat und rennt ins nächste Stockwerk und wartet oben auf mich und ich habe das Paket noch, ja, dann bin ich dran. Und... Da war so ein großer Drahtkorb, weißt du, so auf einem Wägelchen. Der war ganz voll mit Paketen, in Geschenkpapier verpackt. Ja, und als dann der Junge dann mal nicht hinschaute, da habe ich meins einfach dazugelegt. Und dann bin ich in irgendeinem Stockwerk ausgestiegen. Dort, wo der Junge auch raus musste mit dem Korb. Ach, du dumme Stück, du hast die ganze Sache versaut. Schrendi. Charlie hat's erwischt. Er ist schwer verletzt. Oh. Unser Spitzel war mäßig, hat's eben durchtelefoniert. Ein Kopf hat auf ihn geschossen. Das ist ja ein beschissener Tag. Also ich könnte alles zusammenschlagen. Wieso denn? Mensch, was Besseres konnte uns doch gar nicht passieren. Kaltblütiger Mordversuch vor den Augen vieler Zeugen. Begangen von der Polizei. Ja. Du, wir ziehen die Show ganz groß auf. Das wird die größte Demonstration seit Luther Kings Tod. Geh und benachrichtige die Jungs und bereite die Sache inzwischen vor. Ja, klar. Transparente, Posters von Charlie, Kapellen, Sprechchöre. Mensch, das wird ein Ding. Hör zu, Sissi. Haust du mich jetzt, Randy? Quatsch, hör mir mal eine Minute zu und versuch dich zu erinnern. Was war das für ein Stockwerk? Ich weiß es nicht, Randy. Ich war so nervös. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ist ja gut, ist doch gut. Aber vielleicht fällt dir ein, was für Waren auf der Etage verkauft wurden. Was für Waren? Ich weiß. Ja, du bist doch vom Warenaufzug zum richtigen Lift gegangen. Ja. Irgendwas hast du doch bestimmt gesehen. Klar doch! Haufenweise Spielzeug. Und da war noch so ein fetter Whitey aus Santa Claus verkleidet mit einer Menge Kinder um ihn rum. Der hat Päckchen verteilt. Scheiße. Nur nicht drängeln, meine Goldkinderchen, ihr kommt alle dran. Santa Claus hat noch viele Geschenke auf seinem Karren. Komm mal her, mein Kleiner. Ui, ich bin der Mami. Guck mal, ein richtiger Esel steht vor dem Karren. Toll. Siehst du, und der ganze Karren voller Päckchen. Obwohl was für mich dabei ist? Und du kriegst das schöne Paket mit den Herzchen drauf. Was sagst du dazu, mein Püppchen? Da ist was ganz Feines drin. Der hat ja eine Fahne auf 10 Meter gegen den Wind. Oh, tatsächlich. Das ist wirklich eine Schande. Den Santa Claus spielen und sich dabei betrinken. Immer in Leute kippen. Willst du mal Hoppereiter machen, hä? Komm her, Sally. Dieser Whisky-Gestank. Wen haben wir denn jetzt? Ah, warte mal, Jungchen. Ich heb dich auf die Estrade. Nein, nein, das kann ich schon. Oh, du gehst aber fabelhaft mit der Beinschiene. Wie heißt du denn? Donald, aber du kannst Donny zu mir sagen. Und was soll der Santa Claus dir heute Abend bringen? Ich hab dir doch einen Brief geschrieben. Hast du den nicht bekommen? Ja, natürlich habe ich den gekriegt. Moment mal, wo hab ich ihn denn gleich? Hör zu, damit ja kein Irrtum passiert, wenn du die Geschenke heute Abend zu uns bringst. Na? Unser Haus ist ganz leer. Die Möbel sind alle schon weg. Wir schlafen auf Matratzen. Ach, das. Aber wir sind noch da, bestimmt. Komm, Donny, es wollen noch andere Kinder mit Santa Claus reden. Mach dir keine Sorgen, Jungchen, ich weiß jetzt genau Bescheid. Aber ich schlage vor, dass ich deine Geschenke lieber in die neue Wohnung schicke. Dann brauchst du sie übermorgen nicht mitzuschleppen. Oh, danke vielmals. Ja, das ist fein. Also schön, und jetzt habe ich hier noch ein Geschenk für dich. Ein besonders großes, weil dein Daddy nicht mit euch feiern kann. Oh, das ist aber schwer. Kannst du es denn auch tragen? Bestimmt kann ich das. Oh, da ist sicher ein Kipplaster drin. Du bist ein ganz prima Junge, Donny. Und ich wünsche dir, dass du übermorgen ein prachtvolles Weihnachtsfest nachholst. Danke, Santa. Ich werde auf dich warten. Mach's gut. Vorsicht mit der Beinschiene. Oh, das macht nichts. Ich trage das Ding schon lange. Als ganz kleiner Junge war ich mal sehr krank. So. Kinderlähmung, weißt du? Aber jetzt bin ich dran gewöhnt. Ja, du bist ja ganz prima auf den Beinen. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Komm, Donny, gib mir lieber das Paket. Ui, ist ja ordentlich schwer und so hübsch eingewickelt. Ja, lauter kleine Teddys mit Santa Claus-Mäntelchen. Hör mal, das klingt wie ein Pistolenschuss. Komm, gehen wir schnell raus, Donny. Vielleicht ist da irgendwas passiert. Es gibt ja saftige Schlagzeilen in der Presse. Charlie Brown schwer verletzt. Einer unserer besten Offiziere schießt auf einen schwarzen Bürgerrechtskämpfer, dessen einzige Vergehen eine Reihe von Verbalinjurien waren, sowie die Tatsache, dass er sich geweigert hatte, eine Flasche Bourbon auszuhändigen. Chef, ich bitte Sie. Rechtfertigung? Lieutenant Friedman hatte geglaubt, das Päckchen enthalte eine Bombe. Lieutenant Friedman hat versehentlich den Abzug seines Dienstrevolvers betätigt. Zum Teufel, Joe ist der besonderste Cop, den es gibt. Als Brown ihm das Paket entgegenschmiss, hat er damit eine Reflexhandlung bei Joe ausgelöst. Ja, und Joe Friedman hatte allen Grund anzunehmen, dass Brown die Bombe bei sich trug. Wir wissen mit hundertprozentiger Sicherheit, dass die Splinters Gang am ersten Weihnachtstag bei Macy's eine Bombe hochgehen lässt. Ja. Und Charlie Brown war Millers rechte Hand, sein bevorzugter Bombenleger. Greifen Sie, Inspektor. Miller hat uns an der Nase rumgeführt. Er muss darauf gekommen sein, dass wir Wind von dem Unternehmen Macy's gekriegt haben. Und da hat er Charlie diesmal den Lockvogel spielen lassen, der uns vom wirklichen Bombenträger ablenkt. Das ist einfach genial, der Kerl. Ja, ja. Dann nehmen Sie also an, dass sich die Bombe noch im Warenhaus befindet. Ja, ich bin überzeugt davon. Jetzt ist es 16:30 Uhr. Vor Mitternacht geht die Bombe nicht hoch. Miller hält sich fest an sein Feiertagsschema. Wir haben also 7,5 Stunden, sie zu finden. Die Geschäftsführung hat inzwischen das Licht im zweiten Stock ausgedreht und durchsagen lassen, dass eine Kabelanlage durchgeschmort sei und dass sie die Sache reparieren und daher schließen müssen. An allen Türen stehen unsere Leute und kontrollieren jeden, der rausgeht, damit nicht einer versehentlich das Bombenpäckchen mitnimmt. Sobald das Gebäude leer ist, durchsuchen wir alles vom Keller bis zum Dach. Erstens können inzwischen schon eine Menge Leute unbemerkt weggegangen sein und zweitens, woher wissen Sie verdammt nochmal, was Sie überhaupt suchen müssen? Das Ding ist doch bestimmt als Weihnachtspäckchen getarnt. Es gibt doch tausende von Geschenkpackungen im Warenhaus. Hier. Was ist das? Darin war Browns Whiskyflasche eingepackt. Ich wette sonst was, dass beide Pakete zur selben Zeit vorbereitet wurden und in das gleiche Papier eingewickelt sind. Kleine Teddybären in roten Nikolausmäntelchen. Also wie geht das denn nun weiter, Captain? Als Manager habe ich doch für alles hier im Haus die Verantwortung. Je 40 Mann werden sich jedes Stockwerk vornehmen, sobald alle Leute draußen sind. Aber das kann noch eine Weile dauern. Wir wollten ja kein Aufsehen erregen. So sind immer noch Menschen rein und rausgegangen. Mr. Wexler, wenn das Paket noch im Haus ist, werden wir es finden. Sie sagen, wenn? Es ist immerhin möglich, dass jemand schon vorher mit dem Paket das Haus verlassen hat. Fürchterlich. Ja, und wenn es tatsächlich so wäre, Captain Bender, was passiert dann? Hoffentlich gar nichts, Mr. Wexler. Alle Viertelstunde wird über alle Radio- und TV-Stationen eine Warnung durchgegeben. Es gäbe allerdings eine katastrophale Möglichkeit, nämlich, dass Sie einen Mechanismus eingebaut haben, der die Bombe zum Explodieren bringt, wenn man den Deckel öffnet. Um Gottes Willen. Ja, es ist jetzt 6. Wir haben noch 6 Stunden Zeit. Das sollte genügen, die Bombe zu finden. Komm, ich habe Randy Miller. Ich habe ihn hier im Haus aufgegriffen. Wo ist er? Nebenan, im Konferenzraum. Entschuldigen Sie, Mr. Wexler. Bitte. Wo habt ihr ihn erwischt? Im 5. Stock, Spielzeugabteilung. Er wurde beschattet wie gewöhnlich. Unsere Leute haben ihn durchgelassen, um zu sehen, was er macht. Er stand kurz rum und guckte sich die Spielsachen an. Hat er gemerkt, dass er überwacht wird? Das ist schwer zu sagen. Der Bastard ist so arrogant, dass er der Polizei ins Gesicht lacht. Sieh mal an, was für eine nette Santa Claus-Überraschung. Mein alter Kumpel, Captain Thomas Bender. Wir haben tatsächlich alle einen gemeinsam. Sie setzen Bomben zusammen, ich nehme sie auseinander. Ich und Bomben. Na, wie kommen Sie denn auf die Idee? Im Ernst, Captain, Sie können ganz hübsch Ärger kriegen, wenn Sie einen unschuldigen, wenn auch schwarzen Bürger derart verleumden. Bestimmt. Nehmen Sie die Füße vom Tisch, Miller. Das ist kein privates Plauderstündchen. Nein, nicht? Und mir machen unsere gelegentlichen kleinen Unterhaltungen aber Spaß. Ach, dachte eigentlich, Sie lassen lieber Bomben sprechen. Wissen Sie was, Mann? Ihr Job macht Sie fertig. Andere Leute sehen weiße Mäuse und Sie sehen überall Bomben. Wieso sind Sie hierher gekommen, Miller? Wir kaufen auch manchmal im letzten Moment was ein. Genau wie die Weißen. Ist das für Schwarze verboten? Ich war gerade beim Überlegen, als das fette Schwein, der ehrenwerte Officer mich zu Captain Canelli brachte. Sie mal Captain Canelli, der Commissioner ist am Telefon und will Sie sprechen. Ja, ich komme. So, und jetzt Schluss mit dem Quatsch, Miller. Wir wissen, dass Sie irgendwo in diesem Gebäude eine Bombe versteckt haben. Charlie Brown ist nur zu dem einen Zweck hier gewesen, um uns von der Person abzulenken, die die Bombe gelegt hat. Charlie Brown, ein harmloser schwarzer Mann, hat Weihnachtsankäufe gemacht. Und als er provoziert und beleidigt wurde, als er sich gegen die unwürdige Behandlung auflehnte, da hat ihn eines ihrer Schweine niedergeschossen. Das ist eine verdammte Lüge und Sie wissen das. Officer Friedman sollte glauben, dass Brown eine Bombe bei sich hat. Das war Ihre Absicht. Und damit sind Sie an Browns Tod mitschuldig. Sie sind ja übergeschnappt. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Miller. Ich bin am Ende. Wir Bullen sind alle erledigt. Wir möchten nach Hause und Weihnachten feiern. Sagen Sie mir hier ohne Zeugen, wo die Bombe ist. Und ich garantiere Ihnen mit meinem Ehrenwort, dass Sie das Haus als freier Mann verlassen können, ohne dass Ihnen jemand noch eine einzige Frage stellt. Hören Sie gut zu, Captain. Mal rein theoretisch. Wenn hier tatsächlich eine Bombe vorhanden sein sollte, dann weiß ich nicht, wo sie sein könnte. Und jetzt kann ich gehen? Oder wollen Sie mich aufs Revier mitnehmen? In Ordnung, Miller. Gehen Sie nach Hause? Ja, warum? Vielleicht werde ich mich noch bei Ihnen melden. Wenn es Freude macht. Lou, lass den 5. Stock bis aufs Letzte durchkämmen. Es muss einen Grund dafür geben, dass Miller ausgerechnet dorthin ging. Eine wichtige Mitteilung der Polizei. Heute Nachmittag hat möglicherweise ein Kunde von Macy's ein falsches Paket nach Hause genommen. Wir suchen nach einem Paket, wahrscheinlich in Weihnachtspapier mit kleinen Teddybären in Santa Claus-Mäntelchen verpackt. Achtung, es könnte sich eine Bombe mit Zeitzünder darin befinden. Wer mit seinen Paketen nicht durch die polizeiliche Kontrolle bei Macy's ging, möchte sich bitte beim Polizeihauptquartier melden. Warum stellst du nicht dein Radio an, Donny? Und machst ein bisschen Weihnachtsmusik? Die Batterie ist alle. Ich hab's nicht abgestellt, wie wir in die Stadt gehen. Jetzt ist es leer, so was Dummes. Na, macht nichts. Dann singen wir eben selber ein paar Weihnachtslieder. Mhm. Willst du nicht das Geschenk von Santa Claus aufmachen? Nein, ich warte lieber bis morgen. Dann habe ich was, worauf ich mich freuen kann. Nichts. Wir haben alles umgekrempelt bis zum geht nicht mehr. Vor allem den fünften Stock. Ja, aber Randy Miller. Wenn sich die Bombe hier befindet, kann sie höchstens noch unter dem Parkett liegen. Zehn vor zehn. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Nein. Naja, irgendjemand, ein Kunde oder ein Verkäufer oder ein Dieb. Er hat das Paket gefunden und mitgenommen. Und irgendwo tickt das Ding jetzt. Was ist denn das eigentlich für ein Thron hier? Na, das ist doch der Platz, wo Santa Claus seine Geschenke verteilt. Das war schon zu meiner Zeit so. Ich kann mich erinnern, dass ich hier mein Gedicht aufsagen musste und gestottert habe vor Angst. Ja, klar, und ich bin mit Patty hingegangen, als sie noch klein war. Sie war ganz wild auf das Santa Claus-Geschenk von Macy's. Mensch! Das ist es. Was meinst du? Ja, da war sie drin, die Bombe. Im Geschenkkarren. Ja, irgendein Kind hat sie von Santa Claus geschenkt bekommen. Um Gottes Willen. Na, der Miller ist vielleicht ein Schwein, aber er ist doch kein Monstrum. Ja, das ist er auch nicht. Aber es ist wahrscheinlich etwas schiefgelaufen. Madonna. Na, darum ist er auch gekommen, um nachzusehen. Er wusste nur, dass die Bombe im fünften Stock ist, aber nicht wo. Und das hat ihn beunruhigt. Ich muss telefonieren. Mit dem Commissioner? Nein, mit Randy Miller. Geh du ran. Hallo? Hier ist Captain Bender. Kann ich Randy Miller sprechen? Oh, du, der Bulle. Was ist denn jetzt los, Bender? Ich weiß jetzt, wo Sie die Bombe hingelegt haben. Mann, Sie töten einem aber den letzten Nerv. Ich dachte nicht, dass Sie so eine Schweinerei machen würden. Die Schachtel zu den Geschenkpäckchen legen, die Santa Claus den Kindern gibt. Ach, also haben Sie die Bombe gefunden? Nein, das haben wir nicht. Kind muss sie mitgenommen haben, ehe wir das Warenhaus abriegeln konnten. Hallo, Miller. Sind Sie noch da? Ja. Ja. Ach so. Das war nicht eingeplant. Was, Miller? Der Bombenleger hat seine Instruktion nicht eingehalten und die Sache verpfuscht. Sie spinnen ja, Mensch. Schluss jetzt mit dem Versteckspiel. Ich weiß, dass Sie kein Mann sind, der Kinder mordet. Wären Sie bereit, uns zu helfen? Ich flehe Sie an, Miller. Sagen Sie uns, auf wie viel Uhr die Bombe eingestellt ist. Dann wissen wir wenigstens, wie viel Zeit wir noch haben. Mensch, Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich zugebe, eine Bombe ins Warenhaus gelegt zu haben. Sie sollen gar nichts zugeben. Um wie viel Uhr wollen Sie Ihren Weihnachtstruthahn essen? Um 12, um 1, um 2? Um Gottes Willen, nur sagen Sie mir die Zeit. Es wird keinerlei Auswirkungen auf Sie haben. Waffenstillstand, Miller. Es ist Weihnachtsabend. Bitte. Um wie viel Uhr? Was wollte das Schwein? Sissy, mach mir einen Drink. Gleich, Sweetie. Ich hab gefragt, was er gewollt hat. Er wollte wissen, um wie viel Uhr ich morgen zum Mittag esse. Wenn du mich auf den Arm nehmen willst. Sie macht doch nur Spaß. Was war's denn wirklich? Im Ernst, er wollte wissen, wann wir morgen den Turkey essen. Ach, Scheiße. Hier, Honey. Cheerio. Cheerio. Wir können morgen essen, wann immer du willst. Prima, Baby. Heiß hier, ich gehe noch ein bisschen Luft schnappen. Also, Mr. Wexler, ich muss schnellstens den Namen und die Adresse des Mannes haben, der heute in der Spielwarenabteilung als Santa Claus fungiert hat. Moment, Moment. Einen Augenblick, bitte. Das werden wir gleich haben. Sie haben nämlich Glück. Dieser Mann hat mir in der letzten Zeit so viel Trabels gemacht, dass ich seinen Namen genau im Kopf habe. Verbände. Er trinkt nämlich. Man hat sich verschiedentlich über ihn beschwert. Wir hätten ihn auch längst gefeuert, wenn sich nicht unser zweiter Santa Claus krank gemeldet hätte. Lacey. Otto Lacey. Hier. Hier ist seine Karte. Ja. Stellungsloser Schauspieler, keine feste Adresse. Na, guck dir das an, Lou. Lebt in wechselnden Asylen. Porca miseria. Och, den finden Sie leichter, als Sie glauben. Er ist nämlich Hals über Kopf weg, als das Warenhaus evakuiert wurde. Hat sich nicht mal auszahlen lassen. Und hat noch sein Santa-Claus-Kostüm an. Hoffentlich versetzt es nicht für Schnaps. Lou, gib die Nachricht an sämtliche Streifenwagen in Manhattan durch. Mhm. Gesucht wird ein Santa-Claus, der sich in irgendwelchen Bars herumtreibt. Sie sollen vor allem die billigen Kneipen aufs Korn nehmen. Mamma mia. So, jetzt muss ich aber weiter, Boys. Nein, da bleiben. Zum Abschied gebe ich noch einen Dime aus, um euch Musik zu machen. Oh, lieb, Tante. Aber was ganz Feines. Oh. Hello, Pop. Haben Sie heute bei Macy's gearbeitet? Meine Güte, Cops. Ja. Warum wollen Sie das? Ach, Sie meinen wegen des Kostüms. Sie werden doch nicht etwa glauben, dass ich... Das Kostüm geht es nicht. Sie müssen sofort mit uns zu Macy's kommen. Ich weiß nicht, worum es geht. Seien Sie friedlich und kommen Sie mit. Aber ich bin ein harmloser alter Mann und tue keiner Fliege was. Tja, und wenn Sie Lacey nicht finden, Captain Canelli? Wie spät ist es, Mr. Wexler? Captain Bender? Ja? Draußen ist einer, der sich sprechen will. Sein Name ist Randy Miller. Oh ja, gut, ich komme. Die Zeit, die Sie wissen wollen, ist 1.20 Uhr. Also noch 2,5 Stunden. Besser als Mitternacht. Was macht das für einen Unterschied, wenn Sie die Bombe nicht finden? Kommen Sie rein. Trinken wir einen Kaffee und unterhalten wir uns. Es war die Spielzeugabteilung, nicht wahr? Ich glaube, ja. Es war ein Versehen. Verflucht, ich will keine Kinder als Opfer. Porca miseria, Sie verdammte Heuchler! Jemand, der Respekt vor Menschenleben hat, legt keine Bomben. Sie sind nichts weiter als ein lausiger schwarzer Terrorist. Richtig, Captain Spaghetti. Mit der Betonung auf schwarz. Wir wollen endlich auch unseren Teil vom Kuchen haben. Nicht bloß leere Versprechungen und Theorien, die nie in Praxis umgesetzt werden. Ach was? Ihr habt uns nicht das Schwarze unterm Fingernagel freiwillig gegeben, also nehmen wir es uns. Es sollen keine schwarzen Kinder mehr in der Gosse kaputt gehen. So wenig, wie ich weiße Kinder sterben sehen. Ja, kein Streit, die Zeit ist kostbar. Es bleibt, was ich am Telefon gesagt habe, Miller. Waffenstillstand. Was? Lou! Ich habe Miller Straffreiheit versprochen, wenn er uns hilft. Porcolio. Und er ist gekommen. Obwohl das nicht nötig gewesen wäre. Ein anonymer Anruf hätte genügt. Wenn ich die Sache so hätte erledigen können, wäre ich bestimmt nicht hier. Wie meinen Sie das? Die Bombe ist so armiert, dass der Zeitzünder außer Kraft gesetzt wird, wenn jemand den Kasten öffnet. Das heißt, dann explodiert sie. Sie sind ein Herzchen, Miller. Oh, meine Güte, hören Sie sich das an, Kommissar. Es hat ihn niemand gezwungen zu kommen, Mr. Wexler. Weiter, Miller. Nichts weiter, bloß... Wenn die Bombe tatsächlich gefunden wird, bin ich der Einzige, der sie entschärfen kann. Ich habe sie zusammengesetzt und ein paar Tricks verwendet, hinter die keiner kommt, ohne dass er hops geht. Ich weiß nicht genau, was Sie bewogen hat zu kommen. Aber ich danke Ihnen, Miller. Captain Bender, wir haben ihn. Madonna, der Santa Claus. Ja, es ist der Richtige. Sicher, Otto Lacey. Ja, ich bin ganz durcheinander, Sir. Sie haben mich hergeschleppt wie ein Verbrecher. Kommen Sie, machen Sie sich bequem, Mr. Lacey. Kommen Sie, trinken Sie einen Kaffee mit uns, ja? Ja. Sagen Sie, nehmen Sie Platz. Stuhl. Ja. So. Sie haben gar nichts verbrochen. Hier ist der Kaffee. Danke. Wir bitten Sie im Gegenteil, uns zu helfen. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Wir haben nicht viel Zeit, darum hören Sie bitte genau zu. In 2 Stunden wird irgendwo in der Stadt eine Bombe explodieren. Sie war in einem Geschenkpaket, das Sie einem Kind gegeben haben. Ich habe um Gottes Willen... Die einzige Chance, diese Bombe zu finden, besteht darin, dass Sie sich erinnern können, wem Sie dieses Paket gegeben haben. Ich verstehe, Captain. Du, in dieses Weihnachtspapier war die Schachtel eingewickelt. Ein Schuhkarton, der etwa 6 Pfund wiegen muss. Ja, sehen Sie das an. Santa Claus Bärchen. Ja, an das Papier werden Sie sich sicher nicht erinnern. Oh, doch. Nein, ja. Das ist doch nicht. Ich erinnere mich sehr gut an das Papier. Und auch an das Paket. Bei den vielen Geschenken? Das kann doch nicht wahr sein. Erinnern Sie sich auch an das Kind, dem Sie das Paket gegeben haben? Ja, ein Junge. Junge? Muss 7 bis 8 Jahre alt gewesen sein. So klein für sein Alter. Aufgewecktes Bübchen. Doch, da war doch noch was. Ja, natürlich. Ja? Er hat eine Schiene getragen. Was für eine Schiene? Eine Beinschiene. Ich erinnere mich genau. Er sagte, er sei früher sehr krank gewesen. Kinderlähmung. Er hat mir sehr leid getan. Schon so früh mit so etwas geschlagen. Kinderlähmung? Ja. Das linke Bein. Dunkle Haare, dunkle Augen. Die Mutter war blond. Ja? Sie sagte, Donny. Sein Name war Donny. Donny, Donald. Nachname? Wurde nicht genannt. Nein, das weiß ich genau. Porco Dio, ein 8-jähriger Junge namens Donny. Wie viele Donnys gibt's wohl in New York? Mit Schiene am linken Bein. Mr. Wexler, haben Sie im Warenhaus Bücher mit statistischem Material? Aber natürlich, natürlich. Sogar hier im Büro. Einen Moment, das werden wir gleich haben. Ja? Hier. Die USA in Statistiken. Krankheiten. Kinderlähmung, Poliomyelitis, da haben wir es. Nach 1966 für die ganzen USA nur noch ca. 50 Fälle im Jahr. Unterlagen über die einzelnen Fälle befinden sich in der National Health Foundation. Wer ruft denn jetzt um 11:45 Uhr, Holly Sykes? Sind Sie die Abteilungsleiterin der National Health Foundation? Ja, wer ist da bitte? Captain Thomas Bender vom New York Police Department. Ach. Wir benötigen eine äußerst dringende Information. Bitte kommen Sie sofort zum Gebäude der Foundation. Es ist schon ein Wagen unterwegs, um Sie abzuholen. Ja, aber... Erklärungen bekommen Sie später. Ja. Es geht wirklich um Leben und Tod. Ja, ja, ich bin gleich unten. Es wird nicht allzu schwer sein. Sie haben immerhin eine Menge Informationen über das Kind. Es bleibt uns noch knapp 1 Stunde, Ma'am. Da könnten Sie nicht etwas schneller machen. Was der Computer in 10 Sekunden schafft. Dafür müssten 10 Sekretärinnen 1 Woche lang arbeiten. Ja, entschuldigen Sie. Das ist er. Donald Evans. Ja. Geboren 1968, schwarze Haare, braune Augen. Ja. Mutter Susan Evans, Vater Donald Evans. Kinderlähmung 1971 in South Carolina. Ja. Linkes Bein gelähmt. Tatsächlich. Adresse Richmond Hill, New York, 124B, 36. Straße. Telefonnummer HM 96 80 127. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Corporal, wie lange brauchen wir nach Richmond Hill? 25 bis 30 Minuten, wenn der Verkehr nicht zu stark ist. Dann nichts wie los. Sie kommen mit, Miller. Was ist mit mir? Was ist mit mir? Nett von dir, aber das ist jetzt unsere Sache. Nur wir können die Bombe entschärfen. Ruf die Polizei von Richmond an, sie sollen die benachbarten Häuser evakuieren und die Evans in Sicherheit bringen. Ja? Mach ich. Keiner soll die Schachtel anfassen. So, da werden wir. Ja, jetzt wird's heiß. Captain Bender? Ja? Ich bin Lieutenant Swanson. Wir haben den Block abgeriegelt und alle Leute in Sicherheit gebracht. Ja, und die Schachtel? Liegt im Haus. Wir haben nichts angerührt. Wollen Sie den Mann mitnehmen? Ach, unser Sprengstoffexperte, Mr. Miller. Guten Abend, Officer, Captain. Wir haben es eilig. Das Shoemaker Revier hat seinen Sprengstofftransporter geschickt und 2 seiner Leute. 1:22 Uhr, noch 8 Minuten. Zum Abtransport bleibt uns keine Zeit, Swanson. Wir müssen an Ort und Stelle entschärfen. Aber legen Sie wenigstens Gesichtsmasken und Stahlwesten an. Wenn das Baby hochgeht, ist es scheißegal, was Sie anhaben. Gehen Sie lieber hinter die Absperrung, Lieutenant. Wie viel Zeit noch? Knapp 5 Minuten. Rasierklinge. 1:27 Uhr. Ich kann nicht hexen. Pinzette. Möglichst lang. Hier, ist das die richtige? Ja, ist gut. Durchschneiden. Abschneiden, den anderen auch. Mein Gott, worauf wartest du noch? Verdammt. Wo ist der Draht? 1.30 Uhr. Da. Die Klemme ab. Halt den Draht fest. Weil das um Gottes Willen nicht los. Hm. Noch ein. Geschafft. Mensch, Randy. Herzlichen Glückwunsch. Rühren Sie mich nicht an! Darf ich Ihnen nicht mal mehr die Hand geben? Mann, ich hab da noch den Draht in der Hand gehabt. Wenn Sie mich eben angefasst hätten, würde sich der Stromkreis geschlossen haben. Das hätte uns gerade noch gefehlt. Es wäre noch hops gegangen wären. Es tut mir leid, Randy. Das war eine ganz schön heiße Sache. Ja, was? Das hätten wir geschafft, Captain. Ich habe auch ganz schön geschwitzt. Haben Sie das verdammte Ding entschärft, Captain? In Ordnung, die Jungs können es unbesorgt abtransportieren und irgendwo auf dem Gelände wegwerfen. Brauchen Sie es nicht als Beweisstück? Wozu? Gegen den Schwarzen hier. Wir nehmen ihn fest. Na, wer sagt's? Sind Sie nicht bei Trost? Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Irrtum, Captain. Anordnung von Chief Inspector Engels. Was? Gute Arbeit, Captain Bender. Inspektor, hören Sie. Miller ist kein Gefangener. Ich habe Ihnen Straffreiheit in diesem Fall zugestanden. Dazu waren Sie nicht berechtigt, Captain. So war ich nicht. Das ist mein Fall, verdammt nochmal. Wenn ich Miller keine Straffreiheit versprochen hätte, wäre die Familie Evans jetzt tot. Und Gott weiß, wie viele andere noch dazu. Bender. Wenn es ein normaler Fall wäre, würde ich Ihnen hier freie Hand lassen. Und die Sache ist bis zum Bürgermeister, bis zum Justizdepartement gelaufen. Na und? Die Öffentlichkeit würde uns in der Luft zerreißen, wenn wir Miller laufen ließen. Wir wären erledigt. Wie soll ich Miller gegenübertreten? Meinetwegen versprechen Sie ihm, dass der Staatsanwalt seine heutige Tat unter mildernde Umstände rechnet. Dafür werde ich mich einsetzen. Wir wollen schließlich fair sein. Ja, fair. Randy. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie beschissen ich mir vorkomme. Na klar doch, Captain. Na klar doch. Los, Boys, worauf warten wir doch? Ich stehe dem Gesetz zur Verfügung. Captain Bender? Sie sind Mrs. Evans. Ja, ja. Ich bin Donny. War da wirklich eine Bombe in der Santa Claus-Schachtel? Eine echte Bombe? Ja, Donny, aber Santa Claus hat nichts davon gewusst. Die Schachtel ist aus Versehen unter die Geschenke geraten. Haben Sie die Bombe entschärft? Nein, Donny, das war ein anderer Mann, ein Schwarzer. Er ist schon gegangen. Aber lässt dir frohe Weihnachten wünschen. Danke vielmals. Mensch, war das ein Glück, dass ich das Paket nicht aufgemacht habe. Ja, stimmt, Donny. Aber jetzt wünsche ich dir und deiner Mama ein frohes Fest. Danke, Captain. Wir Ihnen auch. Und wir werden Sie beide in unsere Gebete einschließen. Danke. Wir können es brauchen. Weit geht's wieder zu. Es tut mir leid, Captain Bender. Miller will nicht ins Besuchszimmer kommen. Er will Sie nicht sprechen. Hat Ihnen mein Butler nicht ausdrücklich gesagt, dass ich keine Besuche empfange? Ich möchte mit Ihnen reden, Miller. Ich weiß, was Sie von mir denken. Tatsächlich? Wieso werden Sie dann nicht rot? Kann ich mich setzen? Das ist doch Ihr Gefängnis. Hören Sie, Miller. Ich schwöre Ihnen, ich wollte mein Versprechen halten. Ich gebe auch jetzt keine Ruhe. Ich werde mich an den Polizeipräfekten wenden und an den Bürgermeister, wenn es sein muss. Ich werde das Justizdepartement veranlassen, die Anklage zurückzunehmen. Oder ich reiche meinen Rücktritt ein. Schön, dann sehen Sie sich schon mal nach einem passenden Beruf um. Fühlen Sie sich jetzt besser, nachdem Sie Ihren schönen Spruch aufgesagt haben? Es ist mir ernst. Ja, ja, das glaube ich Ihnen sogar. Sie wollen mich rausholen. Nur wissen Sie verdammt genau, dass es nicht klappen wird. Nein, Miller, ich werde Ihnen... Halten Sie die Klappe und hören Sie zu. Sie haben innerlich auch gewusst, dass die Straffreiheit in die Binsen gehen würde. Das würde das System hier nie zulassen. Die lassen doch einen fetten Fisch wie mich nicht von der Angel. Das war doch klar von Anfang an, Captain. Nein. Doch. Und wissen Sie, was das Schärfste ist? Ich habe auch nicht daran geglaubt. Warum sind Sie dann aufs... Nee, ich bin nicht auf Sie reingefallen. Also hören Sie auf, sich selber anzuscheißen. Ich habe es nicht für Sie getan, sondern für mich. Und für die Kinder. Für Donny Evans. Ach Quatsch, von dem wusste ich ja gar nichts. Das war für morgen und übermorgen. Wenn solche Kerle wie Sie und ich passé sind, wenn man das alles nicht mehr nötig hat. Aber das versteht ihr Trottel nicht. Na, jedenfalls haben Sie viele Menschenleben gerettet, darunter vielleicht auch meins. Ja, das ist allerdings schade. Sie wollten, dass ich draufgehe? Klar. Warum habe ich wohl den Mechanismus eingebaut? Sie sind der Feind, denn wir sind im Krieg. Und den Feind tötet man. Haben Sie uns in Vietnam beigebracht. Aber Miller, wie wir danach zusammengearbeitet haben, da waren wir doch Kumpels. Ach Gott, Captain, mir kommen gleich die Tränen. Soll ich Sie zu meinem Seelenbruder erklären und Ihnen die Hand schütteln? Nein, nein, nicht heute. Aber irgendwann werden wir einander gegenüberstehen, nicht mehr als Feinde, sondern einander verstehend. No, my dear Captain. Denn für Sie ist das Ganze eine Frage der Moral, des Gewissens, was für uns eine Frage des Überlebens ist. Überleben im Sinn von lebenswerter Existenz, ohne Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Verbrechen. Mit ein paar Chancen, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Nur ein paar. Aber die gönnt ihr ja nicht mal euren eigenen Leuten. Und nun machen Sie, dass Sie rauskommen, sonst kriegen Sie noch Ärger mit dem Chef. Wenn Sie mit dem Feind fraternisieren. Hallo. Aufmachen. Und schicken Sie mir ein Kistchen Küchenschaben, damit ich ein bisschen Gesellschaft habe. Die quatschen wenigstens nicht so dusselig rum. Aufmachen! Aufmachen! Miller, hören Sie auf! Bender! Aufmachen! Seelenbruder! Aufmachen! Großer weißer Manitou! Sie hörten, die Bombe kam vom Weihnachtsmann. Kriminalhörspiel von Lilian Westphal nach einem Roman von Jack Pearl. Die Mitwirkenden: Chefinspektor Engels Otto Stern, Captain Bender Günther Sauer, Captain Canelli Harald Leibniz, Bo McKinley Thomas Pieper, Lieutenant Friedman Reinhard Glemnitz, Randy Miller Klaus Löwitsch, Charlie Brown Wolfgang Hess, Sissy Millers Freundin Jessica Früh, Susan Evans Ute Mora, Donny ihr 8-jähriger Sohn Flori Halm, Otto Lacey der Weihnachtsmann Otto Kurt. Ferner wirkten mit Katharina de Bruin, Inge Schulz, Michael Kramer, Gernot Duda, Ulrich Popp und Jürgen von Pavels. Musik Friedrich Mayer. Regie Lilian Westphal.